So, ihr Lieben, also so geht es ja wirklich nicht weiter. Ich glaube, es ist schon wieder über einen Monat her, seit ich die letzte Folge, die letzte Episode für Ebel Liest, den Ebel Liest Podcast online gestellt habe. Und ja, ich gelobe Besserung. Ursprünglich hatte ich einmal vor, jede Woche wenigstens eine Episode einzustellen, aber wie das manchmal so ist. Aber wie gesagt, ich tue mein Bestes und will in Zukunft wirklich häufiger was einlesen und einsprechen, damit ihr was zu hören bekommt. Bevor ich zu der heutigen kleinen Geschichte komme, ein wenig Werbung in eigener Sache, oder was heißt Werbung, ein wenig Housekeeping, wie es andere sagen. Ich freue mich über Kommentare. Ich weiß, dass meine Hörerzahl noch nicht so hoch ist und ich denke, dass es eine kritische Masse bedarf, bis tatsächlich Leute kommentieren und rückmelden. Aber ich würde mich freuen, wenn es jemand tut. Es ist möglich, auf der Website zum Podcast ebelliest.blogspot.com. Wem das zu kompliziert ist, wer es falsch schreibt mit ebelliest, das braucht 2 L und ohne Bindestrich, also ebelliest.blogspot.com. Es ist auch möglich, dorthin zu gelangen über die Website www.ebello, auch mit Doppel-L, www.ebello.de. Dort gibt es auch ein paar Links zu Seiten von meinem Bruder, aber auch eben zu allen Seiten meinerseits. Im Hintergrund ist Musik von Johann Sebastian Bach zu hören und das passt zu dem Text, den ich heute präsentieren möchte. Es ist ein Ostermärlein aus der Barockzeit. Ich habe es gefunden in einem Buch, was ich mal mir auf dem Flohmarkt ergattert habe, von Gerd Heinz Mohr, Das vergnügte Kirchenjahr. Aus den 70er Jahren ist das. Ich schaue mal gerade nach. Genau, ich habe die zweite Auflage der Taschenbuchausgabe 1978. Und darin sind versammelt heitere Geschichten und schmunzelnde Wahrheiten zu allen Tagen des Kirchenjahres. Ich glaube, es ist aktuell, ich denke oder vermute, dass es im Moment nicht aufgelegt wird. Ich habe es aber nicht nachgeprüft. Vielleicht gibt es das noch. Darin enthalten ist ein Predigtmärlein aus der Barockzeit, ein reicher Geizhals. Das es auch, habe ich gefunden, im Projekt Gutenberg gibt. Und dort steht auch der Autor, genannt Andreas Strobel. Mehr weiß ich nicht darüber. Wenn mir jemand sagen kann, wie da die genaue Quelle lautet, woher das stammt, wo es zu finden ist, würde ich mich freuen. Ein reicher Geizhals, wie gesagt, ein Ostermärlein. Wir sind ja immer noch in der Osterzeit. Und diese Ostermärlein, die hatten bis ins 17. Jahrhundert hinein den Zweck, an Ostern Gelächter zu erzeugen. Das sogenannte, das berühmte Osterlachen. Dass der Tod nicht mehr die Oberhand hat, dass das Leben mit der Auferstehung Christi, dass das Leben über den Tod gesiegt hat. Und die Prediger haben mit solchen Ostermärlein Lachen provoziert, das Lachen zu Ostern. Also, ein reicher Geizhals. Lächerlich ist anzuhören, was einstmals einem reichen Geizhals widerfahren. Dieser Geldlümmel hatte nach und nach einen großen Schatz von Talern und Dukaten zusammengeschunden und war sein größte Freud auf der Welt. Nun stund er aber in Sorgen und wusste nicht, wo er dies sein Geld sollte hinlegen oder eingraben, dass ihm niemand darüber käme, weil er wusste, dass auch oftermal dem Hausgesind und nächsten Verwandten nicht zu trauen. Auch kein Schloss so stark und gut, welches nicht könne zerbrochen oder aufgesperrt werden. Spintisierte derowegen Tag und Nacht darüber und machte ihm viel hundert Mucken, wo er doch seinen Schatz sollte hinlegen. Endlich fallet ihm ein und resolviert sich, solchen an ein so vorteilhaftiges Ort zu tun, allwo es kein Mensch entrauen oder argwohnen möchte, dass ein Geld darin verborgen war. Er hatte in seinem Haus ein kleines andächtiges Kapellel und Hausaltärlein. Da hinein, gedacht er, will ich meinen Schatz verbergen. Zu diesem Ziel und End lasst er alldort das Grab Christi zurichten, nach dem Modell und Form des wahren heiligen Grabs, in welchem Christus der süßeste Heiland gelegen ist. Da, gedacht er bei sich selbst, wird mein Geld am sichersten sein. tut darauf ein Truhen voller Gold und Silber dort hineinsetzen, und damit niemand einigen Argwohn eines verborgenen Schatzes haben sollte, ließ er außenher an dies Grab hinanschreiben: Hic jacet Christus sepultus. Da lieget Christus begraben. Dieses Grab tat der reiche Hudler den Tag hinum öfter als vormalen mehr goldselig als gottselig besuchen, welches einer aus seinen Dienern vermerket. Dieser ging einsmals dahin vor selbige Kammertür, hielt die Ohren heimlich hinzu, schauet auch zum Schlüsselloch hinein, höret das Geld klingen und siehet, daß er anstatt der Bettergrellel Perlen des Rosenkranzes Dukaten und Taler durch die Hand laufen lasse. Schöpfet darauf den Argwohn, daß er gewiß da sein Schatz verborgen habe. Gehet derowegen, als sein Herr einsmals ausgereist, hinein, durchsuchet den Altar und das Grab und findet alldort die Schatztruhen. Entdecket solches hernach den anderen Dienern, seinen Kameraden, beratschlaget sich mit ihnen, was zu tun. Wurden aber bald eins, eröffnen die Kammer und das Grab samt der Truhen, nehmen alles Geld heraus, löschen hernach den vorigen Grabtitel aus, schreiben anstatt der vorigen diese Wort hinan: Surrexit, non est hic. Er ist auferstanden und ist nicht hier.